Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 116 des Gabelbissen Podcasts. In der heutigen Folge werden wir uns mal wieder mit einer österreichischen Gebäckspezialität beschäftigen, beziehungsweise der Hauptteil der Sendung wird sich mit einer speziellen Zutat dieses Gebäcks beschäftigen. Bei dem Gebäck handelt es sich um ein Weizengebäck, das ich persönlich sehr, sehr, sehr schätze. Ich persönlich esse es gern auf gefüllte Art und Weise oder als Beilage. So, ich will jetzt nicht lang um den heißen Brei herumreden. Heute möchte ich euch mal das Salzstangerl etwas genauer vorstellen. Was genau ist denn so ein Salzstangerl? Einfach gesagt ist es im Grunde ein Hanseimerl, das mehr oder weniger in die Länge gezogen wurde und im Anschluss mit Salz und oder Kümmel bestreut wurde. Ob der Kümmel dazukommt oder nicht, da scheiden sich mehr oder weniger die Geister daran. Einige behaupten, na, Kümmel gehört auf alle Fälle dazu. Andere wiederum sagen, aufs Original Salzstangerl gehört nur ein Salz drauf und kein Kümmel. Also ich habe in meinen Büchern als auch im Netz beides gefunden und man, wie gesagt, liest auch beides, das und oder. Ich kenne es selber eigentlich immer nur mit Kümmel. Ohne Kümmel bei mir persönlich eigentlich noch nie ein Salzstangerl untergekommen. So, nun jetzt schauen wir uns mal genau an, was ist denn das jetzt wirklich, weil das war durchaus eine sehr einfache und allgemeinerte Aussage zum Salzstangerl. Ganz genau definiert sich das Salzstangerl als ein sogenanntes Mundgebäck und das basiert auf dem Teig der Handsemmel oder generell sagen wir mal auf dem Semmelteig. Das ist aber nicht einfach nur, dass man eine Semmelform das in die Länge zieht. Nein, natürlich nicht. Zunächst einmal wird der Teig zu einer Fläche gewalkt und anschließend eingedreht. Profis machen das mit einer Hand und ich habe das mal gesehen in einer Backstube. Also ein Profi schafft es in weniger Sekunden, dass er diesen ausgewalkten Teig mehr oder weniger zusammenrollt und das perfekte Salzstangerl daraus formt. Ja, und im Anschluss ist, wie ich bereits schon gesagt habe, wird das Ganze mit Salz und oder Kümmel bestreut. Einrollen wird traditionell per Hand gemacht. Das sieht man dann auch, wenn eben nicht jedes Salzstangerl gleich aussieht. Das Ganze kann aber auch, und das wird bei Großbäckereien logischerweise so gemacht, wenn man sonst den Bedarf nicht decken könnte, wird das auch maschinell gemacht. Also es gibt da einige Maschinen, die das können. Das habe ich auch schon mal beobachten können. Wenn es interessiert, gleich ein Tipp von mir. Es gibt von der Bäckereikette in Wien Der Mann ein Bäckereimuseum, das meines Wissens nach kostenlos ist. Und da kann man die Produktion beobachten und da wird unter anderem gezeigt, wie sowas auch maschinell eingerollt werden kann. Apropos maschinell, da hätte ich gleich noch einen Tipp für euch. Man kann eigentlich beim Salzstangerl relativ einfach erkennen, ob das von einer Maschine oder per Hand mit Salz bestreut wurde. Maschinen neigen nämlich dazu, oder ja, neigen dazu ist vielleicht ein bisschen eine falsche Formulierung, von der Konstruktion her ist es ihnen nicht anders möglich. Und zwar streuen die das Salz primär in die Mitte des Gebäcks und da auch sehr konzentriert. Also wenn ihr wo ein Salzstangerl seht, das am Rand nichts hat, aber in der Mitte dann wirklich sehr konzentriert und relativ viel Salz habt, ja, dann wisst ihr, das ist maschinell bestreut worden. Es gibt mittlerweile Anlagen, die das auch auf das Ganze verteilen, aber die klassischen Maschinen machen das nach wie vor sehr, sehr konzentriert. Für richtig gehört es aber so, dass das Salz über das ganze Stangerl verteilt draufkommt und da halt nicht so extrem konzentriert wird, dann wäre es ein bisschen sehr salzig und ja, das könnte man dann nur eher schwer essen. Geschichtlich gesehen hätte ich mir zwar auf der einen Seite gedacht, dass man da viel, viel mehr erzählen könnte, weil der Salzstangerl seinerzeit zu Kaiserszeiten ja äußerst beliebt war. Aber in Summe konnte ich eigentlich dann doch nicht so viel Nennenswertes zu recherchieren, aber ein paar Sachen gibt es, die ich euch dann doch gerne erzählen möchte. Um 1552 war die Produktion von eben Gebäck wie Semmel etc. den gewerblichen Weißbäckern erlaubt. Es durfte sonst kein anderer das sogenannte Mundgebäck machen. Das heißt, der normale Bäcker, also der kein Weißbäcker war, durfte dann halt nur normales Schwarzbrot machen. Ein Semmel oder so war ihm gänzlich untersagt. Man kann heutzutage leider nicht mehr genau sagen, also es geht aus den Unterlagen, die es von damals gibt, nicht so wirklich hundertprozentig hervor, ob die damaligen Weißbäcker im 16. Jahrhundert bereits schon das Salzstangerl kannten. Definitiv kann man es erst so ab dem 18. Jahrhundert sagen, und zwar genauer gesagt ab dem Jahre 1727, denn da war das Mundgebäck, oder wurde das Mundgebäck mehr oder weniger für alle Bäcker freigegeben. Ja, und ihr kennt das ja, wenn sich ein Markt öffnet und neue Energien, neue Personen mehr oder weniger wo reinströmen oder etwas bewirtschaften dürfen oder je nachdem, es fördert in der Regel immer die Kreativität. Und so war es dann auch beim Mundgebäck. Und die Bäcker haben dann gänzlich viel neue und vor allem sehr, sehr viele Gebäckarten entwickelt. Und darunter war auch eins, das nannte sich seinerzeit der Salzfleck. Und das wurde dann später eben zu unserem heute bekannten Salzstangerl. Und wie bereits vorhin erwähnt, soll auch der Kaiser seinerzeit Gefallen an diesem Gebäck gefunden haben. Und diese Geschichte, so könnte man sagen, wurde dann auch mehr oder weniger eine Art Film gewidmet. Und zwar der Film nennt sich Die Deutschmeister. Und der zeigt oder soll zeigen, also inwieweit der genau auf Tatsachen basiert, konnte ich leider nicht herausfinden. Auf alle Fälle zeigt dieser Film, wie wichtig eben das Salzstangerl dem Kaiserhaus mehr oder weniger war. Und so soll laut Film die Hauptfigur dem Kaiser ein Salzstangerl überreicht haben. Das Ganze wurde eingewickelt in das Notenblatt eines damals neu komponierten Marschs, nämlich dem Deutschmeistermarsch. Und ja, der Kaiser soll dann sehr begeistert gewesen sein und schließlich und endlich, was ich so gelesen habe, dürfte dann die Familie, die Frau oder die Bäckersfamilie, die das Ganze gebacken hat, auch exklusiv, wurde dann K&K Hoflieferant. So wird es im Film erzählt. Wie gesagt, ob das wirklich stimmt oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Angeblich soll der Film, so habe ich in mehreren Quellen dann gelesen, im Internet etc. und auch in Büchern, soll der Film auf einer wahren Begebenheit basieren. Ich meine, wir wissen ja, wie kreativ Filmemacher sind. Es gibt sehr, sehr viele Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren und ja, die verdrehen die Geschichte dann durchaus dann ja vielleicht doch ein bisschen. Wer will, kann sich das Ganze mal anschauen. Ist ja ein Film einfach der damaligen Zeit mit Romy Schneider unter anderem in der Hauptrolle und ja, ihr wisst, wie die Filme zu der Zeit waren. Aber ich würde sagen, widmen wir uns mal einer der Hauptzutaten des Salzstangerls, nämlich dem Salz. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte die Folge gleich zum Anlass nehmen und ein bisschen Warenkunde im Bereich Speisesalz machen. Der Bereich Warenkunde, was mir so zu Ohren gekommen ist, kommt ja bei vielen von euch sehr, sehr gut an. Und da habe ich mir gedacht, können wir das gleich nutzen und das wieder was ein bisschen in der Richtung einbauen. Speisesalz. Das ist das, was wir in der Küche verwenden und das ist eigentlich primär Natriumchlorid. Speisesalz beinhaltet zwar auch noch in kleineren Teilen andere Inhaltsstoffe, aber primär bei weit über 90% reden wir hier von Natriumchlorid. Gewonnen wird das Ganze auf zwei Arten, oder sagen wir es so, von zwei Grundstoffen, wenn man es mal so nennen möchte. Auf der einen Seite vom Stein und auf der anderen vom Meer. Die Salzgewinnung selbst, das kennt die Menschheit eigentlich schon ja, sehr, sehr lange, würde ich sagen. Sumerer und Babylonier waren bereits des Salzabbaus mächtig und haben es auch im großen Stile verwendet. Man heutzutage wissen wir, für was verwenden wir Salz primär richtig, um unsere Speisen zu verfeinern. sei es jetzt, um dem Ganzen mehr Geschmack zu geben, um einfach dieses Salzige reinzubringen. Aber früher hatte Salz ja primär eine komplett andere Verwendung. Und zwar, genau, es war Konservierungsmittel, wie der Heutzutage auch noch gerne gemacht. Ihr kennt die Technik des Pökelns. Ja, und damals hat man Salz eigentlich nur dafür verwendet. Und das blieb dann auch für geraume Zeit so. Salz war ein Rohstoff, der, wie bei vielen anderen Rohstoffen, auch nicht überall verfügbar war. Darum war das eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Handelsgut. Es gab sogar bedeutende Salzstraßen. In Österreich zum Beispiel hatten wir eine von Hall in Tirol nach Matre am Brenner. Das war eine sehr bekannte und geschätzte Salzstraße. Und es gab dann noch, dass Städte das sogenannte Salzregal erhalten haben. Und das heißt nichts anderes, dass die Stadt mehr oder weniger über Salz bestimmen konnte. Es wurde teilweise extrem hoch besteuert, dadurch wurde es zu Beginn nur den Reichen vorenthalten, es zu verwenden. Doch fanden findige Produzenten einen Weg, das Ganze günstiger zu machen und keine Steuern zu zahlen, und nämlich konnte man das erreichen durch bewusste Verunreinigung. Verunreinigung soll es aber nicht bedeuten, dass es für die Menschen nachher ungenießbar war. Nein, man würde heutzutage sagen, man hat das Ganze veredelt. Zum Beispiel Rauchsalz. Ihr kennt es, dänisches Rauchsalz zum Beispiel. Man gibt es auch in anderen Ländern, wo es üblich ist. Das hat dann gereicht, indem dass man es geräuchert hat, dass es nicht mehr der Steuer pflichtig war und man es dann mehr oder weniger günstig verkaufen konnte. Früher fand man am Tisch übrigens ein Salzfass, das waren so kleine Fässer, aus denen man das Salz dann genommen hat, um seine Speisen zu verfeinern. Und das wohl berühmteste Salzfassel, das man so kennen, wäre die sogenannte Saliere von Benevuto Cellini oder Cellini. Man, zugegeben, die kenne ich persönlich auch erst, die Saliere seit dem Raub vor vielen, vielen Jahren, wo man eben dieses Salzfass dem Kunsthistorischen Museum in Wien gestohlen hat und anschließend irgendwo im tiefen Waldviertel versteckt hat. Ich traue mich wetten, der Großteil der österreichischen Bevölkerung kennt die Saliere erst von dem her. Aber das ist und gilt generell unter Kunstkennern eben als eines der berühmtesten Salzfässer überhaupt. Ja, und Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Salzfass abgelöst am Tisch. Und zwar wurde da nämlich der Salzstreuer erfunden. Der ganze kommt, was ich gelesen habe, aus Großbritannien. Mittlerweile findet man auch immer mehr und immer gerne sogenannte Salzmühlen. Und das kommt daher, da in den letzten Jahren eigentlich das grobe Salz immer beliebter wurde. Es ist einfach der Trend momentan dazu geht, dass man mehr zum Meersalz geht oder zu gröberen Salzen. Und ja, so einen großen Salzbrocken, unter Anführungszeichen, mal auf sein Brot zu geben, auf die Paradeisergurken, ist halt nicht so fein. Und darum muss man es mahlen und von daher werden hier Salzmühlen genommen. Vorhin habe ich euch ja erzählt von den zwei Arten, wie man Salz gewinnen kann. Und da würde ich mal vorschlagen, schauen wir uns mal zunächst das Steinsalz an. Das ist nämlich jene Variante, die in unseren Breitengraden eher üblich ist, von der Gewinnung her gesehen. Und das älteste nachweisbare Salzbergwerk der Welt oder sagen wir so Europas findet man in Polen. Und das wird datiert auf ca. 3500 vor Christus. Möglicherweise gibt es ältere, nur bei diesen ist es einfach durch archäologische Funde etc. wirklich nachweisbar, dass es das schon seit 3500 gibt, also vor Christus. Steinsalz selbst kann auf zwei Arten gewonnen werden. Da hätten wir zunächst einmal den Trockenabbau. Der wird heutzutage eigentlich nur mehr bei nicht so stark verunreinigten Ablagerungen verwendet. Das heißt, wenn Salz hier in sehr reiner Form und großen Mengen vorkommt. Der Vorteil dieser Technik ist, dass die Abbaukosten relativ gering sind, aber leider kann man das nur selten anwenden, weil, wie gesagt, es soll nicht so stark verunreinigt sein, bis gar nicht, und das findet man halt nicht allzu oft. Früher, zu zur Hallstattzeit etc. war natürlich nur diese Art des Abbaus technisch machbar. Da kannte man die zweite Variante nicht, nämlich den sogenannten Nassabbau. Und da funktioniert das Ganze so, dass man das primär mal bei verunreinigten Lagerstätten anwendet, also bei stark bis wenig verunreinigten. Und es funktioniert im folgenden Stil. Das Gestein wird abgebaut, so wie man es auch vom Trockenabbau her kennt, und dann findet eine sogenannte Aussohlung statt. Das heißt, das Gestein kommt in Wasser und das löst mehr oder weniger das Salz heraus. Das Ganze wird dann abtransportiert und das Salz wird mehr oder weniger dem Wasser entnommen und das Geröll bleibt mehr oder weniger über. Dieser Prozess geschieht übrigens meist noch unter Tage. Das heißt, da passiert schon sehr, sehr viel im Bergwerk. Man könnte mal annehmen, dass diese Methode die beste ist. Sie hat auch einen Nachteil neben der vielen Vorteile, und zwar ist die Methode ziemlich teuer. In etwa circa dreimal so viel, wie wir es vom Trockenabbau her kennen. Das Steinsalz wird übrigens nicht nur als Speisesalz verwendet. Ich persönlich war der Meinung, dass das, was ich aus dem Berg gewinne, als Steinsalz, dass das mehr oder weniger zu 100% als Speisesalz verwendet wird. Weit gefehlt, 3% dessen, was wir Steinsalz abbauen, wird dann anschließend in der Küche verwendet. Es wird dann unter anderem auch noch zur Gewinnung von Chlor zum Beispiel genommen oder auch Natrium. Es werden andere Salzprodukte daraus gemacht, etc. etc. Und ich persönlich war echt überrascht, dass der Anteil an Speisesalz, das so gering ausfällt. Die zweite Variante von Salz, die wir kennen, ist das Meersalz. Im Grunde könnte man sagen, es ist auch ein Steinsalz, denn das Steinsalz war ganz ursprünglich vor vielen, vielen Millionen Jahren auch nichts anderes als ein Meersalz. Nur, ihr wisst, die Meere sind ausgetrocknet. Das Ganze hat sich in Steinen abgelagert, tektonische Verschiebungen etc. etc. Und so ist das Meersalz dann zum Steinsalz geworden. Gewonnen wird das heutzutage das Meersalz durch sogenannte Salzfelder. Und zwar wird da eben Meerwasser eingeleitet in eigene Salzfelder, das ist mit so Dämmen abgetrennt vom Meer. Und da wird durch natürliche Verdunstung des Meerwassers das Salz gewonnen. Das ist jetzt nur ganz vereinfacht dargestellt. Und mit diesem Salz, das man daraus gewinnt, wird immerhin ein Drittel des Speisesalzbedarfs weltweit gedeckt. Und da muss ich sagen, habe ich mich bei meinen Recherchearbeiten auch wieder massiv verschätzt, denn ich war ehrlich gesagt der Meinung, dass weitaus mehr durch Meersalz abgedeckt wird. Der wohl bekannteste Vertreter von Meersalz wäre das sogenannte Fleur de Sel. Das Ganze kommt aus Frankreich und bedeutet übersetzt eigentlich nichts anderes als Salzblume. Und die Salzblume ist etwas, das bei der Meersalzgewinnung entsteht. Denn darunter versteht man nämlich die spezielle Kruste bei der Meersalzgewinnung, die das Salz an der Oberfläche mehr oder weniger ausbildet. Das wiederum entsteht aber auch nur an windstillen Tagen und da bedarf es dann einer besonderen Sorgfalt, um das Ganze zu gewinnen. Und zwar wird da mit speziellen Holzschaufeln das Ganze unter Anführungszeichen geerntet. Der Prozess ist sehr aufwendig, es kommt eher selten vor und darum gilt das Fleur de Sel übrigens auch als das teuerste Meersalz. Das Ganze wird nicht nur in Frankreich gemacht, diese Art von Salz wird auch in Spanien, Portugal etc., auch China, was ich gelesen habe, gewonnen. Da darf es natürlich dann nicht Fleur de Sel genannt werden. Das ist klar, das ist wirklich nur Frankreich vorbehalten. Bevor wir zum Rezept kommen, möchte ich mit euch noch einen kleinen historischen Schwenk machen. Und zwar wollen wir uns mal anschauen, Österreich und der Salzabbau. Wenn wir das Thema Salz denken, was fällt uns da spontan ein? Richtig, das Salzkammergut. Und da gibt es eine Ortschaft, die uns vielleicht auch einfällt. weil die maßgeblich in der Geschichte war und eine ganze Epoche auch benannt hat. Ah, wisst ihr nicht genau, was ich meine? Ich verrate euch, Hallstatt. Und das ist wohl die bekannteste Ortschaft, was Salzabbau betrifft. Im Grunde heutzutage eine kleine Gemeinde mit 757 Einwohnern. Laut Wikipedia ist es der Stand vom 1. Jänner 2016. Das Ganze finden wir, wie bereits vorhin erwähnt, im Salzkammergut, nämlich im oberösterreichischen Teil von Salzkammergut. Wer jetzt nicht unbedingt nach Österreich kommen will oder nicht in Österreich wohnt oder nicht in Salzkammergut, von mir wurscht, der hätte übrigens auch eine Alternative. Ihr könnt zum Beispiel auch gerne nach China reisen und euch dort Hallstatt anschauen. In China wurde es nämlich 1:1 nachgebaut, da die Chinesen so Gefallen daran gefunden haben. Und zwar müsste da im Grunde nur in die Provinz Guangdong reisen. Dort findet ihr einen wahren 1:1 Nachbau von Hallstatt. Ich persönlich würde aber ehrlich gesagt jeden ans Herz legen. Falls in Salzkammergut, schaut euch das Original an. Ja, und wieso gerade diese Ortschaft? Sie verfügt nämlich über sehr, sehr reiche Salzvorkommen. Wann das Gebiet um Hallstatt genau besiedelt wurde, kann man heute nur mehr sehr schwer definieren. Man geht davon aus, dass das Ganze auf die Jungsteinzeit zurückgeht. Nämlich bei Hallstatt gab es einige Sohlequellen oder gibt es nach wie vor Sohlequellen, die neben Tieren auch Menschen angelockt haben dürfte. Man geht momentan aus, dass in etwa 5000 vor Christus es erste menschliche Aktivitäten im Raum Hallstatt gegeben hat. Im sogenannten Kaiser-Josef-Stollen hat man nämlich einen Hirschgeweihpickel gefunden, den man durch die sogenannte Radiokarbonanalyse eben auf jene Zeit datieren konnte. Kurz zu erklären, die Radiokarbonanalyse beschäftigt sich mit dem atomaren Zerfall und so ist es den Archäologen zum Beispiel möglich, Funde wie diese dann so in etwa datieren zu können. Ist kompliziert, vereinfacht, wirklich äußerst vereinfacht erklärt. Wen es genau interessiert, in der Wikipedia gibt es zu dieser Analyse einen relativ guten Artikel. Eindeutige Hinweise, dass hier wirklich aktiv Salzabbau betrieben wurde, finden wir aber dann viel, viel später. Und zwar sind die dann auf 1500 vor Christus datiert, nämlich in die sogenannte Bronzezeit. Denn da hat man wirklich archäologische Funde, die eindeutig auf Bergbau hinweisen. Genauer gesagt handelt es sich dabei unter anderem um bronzezeitliche Schachtanlagen. Und Schachtanlagen waren eben zur Bronzezeit üblich, um Bergbau zu betreiben. Und da hat man immerhin, und das muss ich mir vorstellen, weil das wurde damals nur mit einem Pickel gemacht, Stollen in den Berg getrieben mit einer Tiefe von bis zu 100 Meter. Und ich muss sagen, für die damalige Zeit eine Wahnsinnsleistung. Damals wurde natürlich im Trockenabbau das ganze Salz gewonnen. Das heißt, die Knappen haben das Ganze mit einem Bronzepickel bearbeitet, haben das in den Stein gehauen und so konnten sie die Salzkristalle lösen. Da im Hallstätter Gebiet es eigentlich eine sehr große Ablagerung war mit viel Vorkommen, war Trockenabbau oder wäre Trockenabbau heutzutage hier noch eine sehr interessante Art und Weise. Und damals war es nicht anders möglich. Ja, und dann gibt es in Hallstatt noch den Christian von Tuschwerk. Das ist keine Person, wie ich anfangs vermutet habe. Ich habe mich dann genau erkundigt. Christian von Tuschwerk ist mehr oder weniger ein Stolleneingang, ein Bereich. Und das ist wohl der bedeutendste Fundort überhaupt, was Hallstatt betrifft. Denn dort konnten Archäologen etwas wahrlich, wie soll man sagen, Tolles finden, also wirklich was Tolles. Nämlich auf der einen Seite mal einen bronzezeitlichen Abbauraum. Und den konnte man dann rekonstruieren oder ausmessen. Und das war damals, muss man sich vorstellen, ein Raum mit einem Ausmaß von 50 x 20 Metern Grundfläche. Und der hatte teilweise eine Höhe von bis zu 10 Metern. Also, wie vorher gesagt, überlegt euch, wie die gearbeitet haben. Und sowas daraus in Stein zu schlagen, finde ich persönlich mehr als atemberaubend. Neben dem Raum, der schon beeindruckend war, dass man das finden konnte, gab es aber noch etwas weitaus Bedeutenderes, nämlich der Fund der ältesten Holztreppe Europas. Und zwar ist es im Jahre 2003 passiert. Und da haben eben Wissenschaftler oder Archäologen bei Ausgrabungen eben im Christian von Tuschwerk den Fund dieser Stiege gemacht. Und man hat das Ganze dann datieren können auf 1344 bzw. 1343 vor Christus, diese Stufe. Also ihr seht, wahrlich alt das Holz. Erhalten geblieben ist das Ganze aufgrund der idealen Bedingungen, die unter Tage in Hallstatt herrschen. Wir haben hier auf der einen Seite einen hohen Salzgehalt. Wir wissen, Salz konserviert. Und auf der anderen Seite haben wir eine äußerst konstante Temperatur und aufgrund der Verschüttung gab es keine Frischluftzufuhr. Und von daher konnte diese Stiege erhalten werden. Im Rahmen der Ausgrabungen musste sie dann aber abgesichert werden, weil der Bergdruck dann zu groß gewesen wäre und die Stiege vermutlich längerfristig zerstört hätte. Wer gerne mehr Details zu dieser wirklich spannenden Stiege haben möchte und vielleicht das ein oder andere Bild sehen will, dem verlinke ich einen Blogbeitrag in die Shownotes, wo ihr dann ein bisschen mehr zum Fund der Stiege etc. nachlesen könnt. Archäologen gehen übrigens auch davon aus, dass es noch ältere Funde im Raum Hallstatt geben könnte. Das kommt daher, da die Technik bei den Werkzeugen, die man gefunden hatte, schon eigentlich für die damalige Zeit relativ ausgereift war und man konnte sogar einige Spezialentwicklungen nachweisen, die eben nur für den Bergbau hier in Hallstatt entwickelt wurden. In umliegenden Umgebungen gab es auch andere im Bergbau von Metallen etc. Und die waren, wenn man es rückdatiert, für die gleiche Zeit bei Weitem nicht so weit wie in Hallstatt. Und die hatten auch dann, wie gesagt, Spezialwerkzeuge, die man sonst nirgendwo kannte. Auch der Stollen war eigentlich für die Zeit sehr, sehr ausgereift. Und das geht eben auch auf diese Werkzeuge zurück. Und man hat auch andere spezielle Sachen gefunden, die es in keinem anderen Bergwerk gegeben hat, also Salzbergwerk gegeben hat, wie zum Beispiel ganz spezielle Tragsäcke, um das Material aus dem Berg zu fördern und auch Schutzleder für die Hände, um mehr oder weniger länger arbeiten zu können. Man vermutet, dass es eben noch ältere Stollen gibt, aber bis heute konnte man da nichts Konkreteres noch finden. Somit geht man eben davon aus, dass die ersten Stollen um 1500 vor Christus mehr oder weniger in Hallstatt in den Berg getrieben wurden. Das Ganze kam übrigens im 13. Jahrhundert vor Christus zum Erliegen durch einen sogenannten Schuttstrom. Das heißt, der Stollen wurde mehr oder weniger verschüttet und somit kam auch in Hallstatt die Produktion zum Erliegen. Jedoch wurde auch gleichzeitig im Christian von Tuschwerk somit durch den Schuttstrom das Ganze vor dem Bergdruck geschützt und so war es eben den Archäologen heutzutage möglich, eben diese Funde zu machen. Wäre das nicht passiert, geht man davon aus, dass man das nie so hätte finden können, vor allem nicht die Stufe. Ob direkt danach wieder Bergbau stattgefunden hat, kann man nicht sagen zur Zeit, weil es da noch keine wirklichen Beweise gegeben hat. Nachweislichen aktiven Bergbau gab es erst wieder in der späteren Eisenzeit. Und genau diese Zeit ist es, die auch in der Geschichte die Hallstattzeit genannt wird. Und man datiert die Bergwerke aus jener Zeit auf ca. 300 vor Christus. Und das Ganze war auch in einer anderen Stelle im Salzberg zu finden, als die, wo die Bronze, wo man in der Bronzezeit mehr oder weniger das Salz gefördert hatte. Man war damals auch schon wesentlich fortschrittlicher und konnte schon weitaus größere Abbauräume konstruieren, also in den Fels schlagen. Die waren dann schon zum Beispiel, muss ich mir vorstellen, 170 Meter lang, so 5 bis 27 Meter breit und hatten eine Höhe von bis zu 20 Metern. Als primäres Werkzeug wurde damals nach wie vor der Bronzepickel verwendet und mit dem Abbau an sich, so konnte man herausfinden, waren überwiegend die Männer beschäftigt. Man, klar, erforderte sehr viel Kraft. Und auch Frauen und Kinder wurden in den Bergbau involviert, und zwar waren die seinerzeit für den Abtransport zuständig. Dies konnte man durch mehrere Sachen belegen. Auf der einen Seite durch Funde von Schuhen in Kindergröße und auf der anderen Seite durch Skelettfunde in den Gräbern. Die haben nämlich im Beinbereich, Hüftbereich spezielle Abnützungen aufgewiesen und die entstehen primär durch Tragen von schweren Lasten. Das konnte man sowohl bei Kinderskeletten finden als auch bei Frauenskeletten. Und Hallstattzeit wird es übrigens deswegen genannt, weil einfach der Salzabbau zu dieser Zeit sehr, sehr stark eben in Hallstatt betrieben wurde und es einfach eine bedeutende, eine wahrlich bedeutende Salzablagerung zu jeder Zeit war. Im 4. Jahrhundert vor Christi kam der Abbau jedoch wieder zum Erliegen. Es gab nämlich erneut einen sogenannten Schuttstrom und der hat wieder mal alles verschüttet. Ob das Ganze dann wiederum komplett zum Erliegen kam, kann man auch nicht sagen. Es gibt sogar übrigens Funde, wo man verschüttete Knappen entdeckt hat von der damaligen Zeit. Doch wie es konkret weiterging, können Archäologen zurzeit noch nicht sagen. Ich nehme an, das wird irgendwann wird man mehr darüber wissen, momentan eben nicht. Was man aber definitiv weiß, dass an anderer Stelle, so circa im 2. Jahrhundert vor Christus, es weitere Stollen gegeben hat, diese wieder an komplett anderen Stellen, welche besser geschützt waren, wo es keine Gefahr von einem sogenannten Schuttstrom gegeben hat. Durch die Römer in diesem Gebiet kam es dann auch zu Völkerwanderungen und von dem Zeitpunkt an gibt es eigentlich keinen eindeutigen Nachweis mehr, wie es mit dem Salzabbau weitergegangen ist. Hat man es ins Hall, also in Hallstatt im großen Stil betrieben oder nicht, das kann man leider nicht mehr sagen. Erst wieder ab 1311, da gibt es wieder eindeutige Nachweise, also Beweise, dass es Salzabbau gegeben hat, nämlich belegt das Ganze eine Urkunde, die auf Salzabbau hinweist. Übrigens auch heute wird noch Salzabbau in Hallstatt betrieben, und zwar gibt es die sogenannte Salinen Austria AG, die nicht in Hallstatt auch anders noch Steinsalzbergwerke unterhält und Salz mehr oder weniger fördert. Nach dem großen Theorie- und Geschichte-Block kommen wir jetzt aber zum Rezept der heutigen Folge. Und da möchte ich euch eines vorstellen, das ich vor einiger Zeit mal gefunden habe. Ein wirklich einfaches und schönes Rezept, damit man sich selber Salzstangerl machen kann. Und dazu benötigen wir 500 Gramm glattes Mehl, einen halben Teelöffel Salz, eine Packung Trockengerben, 250 Milliliter Milch, 60 Gramm Butter, ein Ei, Salz zum Bestreuen. Und da gebe ich euch gleich den Tipp, nehmt kein grobes Meer- oder Steinsalz, sondern geht mal zum Bäcker eures Vertrauens und fragt, ob ihr dort ein bisschen, wie soll man sagen, Bäckersalz kaufen dürft. Und das Bäckersalz, so nenne ich das jetzt mal, ja, also das ist das Salz, was bäckerweise zum Bestreuen nehmen, ist bei Weitem angenehmer zu essen. Wenn ich jetzt ein grobes Meersalz draufgebe, ihr kennt es, die Kristalle, die Salzstücke sind ja durchaus hart und das macht das Essen nicht angenehm. Und eben dieses Bäckersalz ist bei Weitem schöner zu essen. Wenn man da drauf beißt, zerfällt das sofort und ist, muss ich sagen, angenehm. Also das Mouthfeeling ist bei Weitem besser. Ja, und last but not least benötigen wir noch Kümmel ganz. Im ersten Step erwärmen wir die Milch, damit sie so ziemlich lauwarm ist, nicht zu heiß, nicht zu kalt, lauwarm eben, damit die Gärung im Nachhinein schön treiben kann. Und im nächsten Step schmelzen wir die Butter. Wenn wir das gemacht haben, vermengen wir das Ganze mit dem Mehl, dem Salz, ja, und der Butter und verkneten das Ganze zu einem schönen glatten Teig. Diesen lassen wir jetzt aber nicht gleich rasten, nein, den Teigklosbrocken, das Stück, sagen wir mal so, teilen wir in drei kleinere Stücke und die walken wir dann jeweils zu einem Kreis aus. Und diese Kreise schneiden wir anschließend in Dreiecke. Das überlasse ich dann euch, wie groß ihr das machen wollt. Man kann circa aus einem Kreis in etwa 8 Dreiecke rausschneiden, nur so als Richtlinie. Das sind dann eher kleinere Salzstangen, also wer will, kann auch größere machen. Ihr könnt alternativ statt den drei Kreisen auch das Ganze zu einem großen Quadrat ausrollen und dann Dreiecke rausschneiden. Also das überlasse ich mal euch, wie ihr das am liebsten macht. Auf alle Fälle, sobald ihr die Dreiecke habt, wenn diese dann anschließend eingedreht, damit wir eben die Stangelform erhalten, dann nehmen wir das Ei, schlagen das Ganze auf, den Inhalt verquirlen wir und streichen wir im Anschluss auf unsere Teiglinge. Die wiederum legen wir auf ein mit Backpapier ausgekleidetes Backblech und bestreuen es im Anschluss mit Salz und Kümmel, so viel ihr mehr oder weniger möchtet. Das Ganze wird dann abgedeckt und wir lassen das für mindestens 15 Minuten gehen. Wer will, kann den Teig auch länger aufgehen lassen. Aber 15 Minuten sollten es mindestens sein. Die Zwischenzeit können wir nutzen, um das Backrohr auf 200 Grad Celsius Ober-Unterhitze aufzuheizen. Und da würde ich euch wirklich empfehlen, nehmt Ober-Unterhitze, weil bei der Heißluft kann es durchaus dazu führen, dass das Ganze zu sehr austrocknet und von daher eben Ober-Unterhitze nehmen. Wenn die Temperatur erreicht ist und die Salzstangen schon schön aufgehen konnten, kommt das Ganze in die mittlere Schiene und dann backen wir es für 25 Minuten. Kann abhängig von eurem Backrohr ein bisschen länger dauern, auch ein bisschen kürzer dauern. Das seht ihr eh, wenn das Ganze eine schöne goldbraune Farbe bekommt, dann sind die Salzstangen auch schon fertig. Dann würde ich es noch ein bisschen auskühlen lassen und dann können sie auch schon genossen werden. Eventuell mit ein bisschen Butter, gefüllt mit einer Extra oder mit einer Wiener oder auch mit Aufstrich. Momentan, weil Frühling ist, zum Beispiel die Saison gerade da ist, mit Bärlauchaufstrich. Ich mag es aber auch sehr gerne mit einem Lipdauer, mit Eiaufstrich oder klassisch, was ich persönlich auch sehr, sehr schätze, das Ganze als Beilage zu einem wunderbaren Gulasch. Also da ist, sage ich mal, dem Salzstangerl keine Grenzen gesetzt. Wer will, kann das Ganze natürlich auch mit Marmelade essen. Also man, da will ich niemandem was vorschreiben. Da soll wirklich jeder das Ganze so essen, wie er das gerne möchte. Gut, dann sind wir somit am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Speisesalz und Salzabbau in Österreich ein bisschen näher bringen. Ich fand es vor allem bei der Folge äußerst spannend, hier zu recherchieren, weil eben mich das Thema Hallstatt ja schon sehr interessiert und auch der Salzabbau. Und man, ich hätte noch den ganzen Blog noch viel, viel länger machen können, aber das hätte dann den Rahmen dieser Folge wirklich eindeutig gesprengt und das wollte ich dann nicht unbedingt haben und habe somit auf die wichtigsten Faktoren zusammengefasst. Sollte es von eurer Seite noch Fragen zum Salzabbau geben, zum Salz generell oder zum Salzstangerl, sei es jetzt zum Gebäck itself, zum Rezept, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ja, dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch in diesem Fall viel, viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.